Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Die Sunniten. Sie sind die mit Abstand größte muslimische Glaubensrichtung. Einst reichte das sunnitische Kalifenreich von Zentralasien über den Nahen Osten, über Nordafrika bis nach Spanien. Heute können Sunniten ihren Glauben auch gut ohne Kalifen leben. Allerdings versuchen islamistische Gruppen wie der sogenannte Islamische Staat, die Idee des Kalifats wiederzubeleben und damit die eigene Terrorherrschaft zu rechtfertigen. Radio Wissen über eine höchst vielschichtige islamische Glaubensgemeinschaft. Der Islam ist ja sehr praktisch orientiert. Das heißt, ich gehe nicht nur am Freitag in die Moschee, bete einmal und das war's, sondern ich integriere die islamischen Elemente oder den kompletten Islam in mein Leben, in meinen Alltag. Es ist eine Art zu leben, sagt die 28-jährige Dania. Sie ist Informatikerin und gläubige Muslima. Dania arbeitet als Softwareentwicklerin in München. Ein wichtiger Teil in ihrem Alltag ist ihre Religion, der Islam. Dania hält sich beispielsweise an die islamischen Speisegebote. Um sicherzugehen, dass alle Lebensmittel, die sie einkauft, erlaubt, also halal sind, hat Dania eine App auf ihrem Handy installiert. Also ich habe zum Beispiel den Halal-Checker, der zeigt mir, wenn ich unterwegs dann was einkaufen möchte, dann scanne ich einfach den Barcode ab und wenn das in der Datenbank hinterlegt ist, dann weiß ich auch, ob da Alkohol enthalten ist oder irgendwie Gelatine. Dann weiß ich, ob ich die Bonbons zum Beispiel kaufen kann oder nicht. Und dann hast du auch noch eine App, die dir zeigt, in welche Richtung du beten musst? Ja, genau, die habe ich auch. Wie heißt die? Die heißt jetzt bei mir Watch Qibla, genau. Das ist die Richtung und die muss ich erstmal kalibrieren. Das wäre dann die Richtung, in die ich bete. Also Richtung Mekka. Genau, Richtung Mekka. Und es funktioniert nur, wenn ich Internet habe. Dania ist Sunnitin. Das heißt, sie gehört der sunnitischen Konfession an, der weltweit größten islamischen Glaubensrichtung. Rund 85% der gut 1,8 Milliarden Muslime sind Sunnitinnen und Sunniten. Das heißt, ich folge der Sunna, weil im Islam ist es so, wir haben den Koran und die Sunna als Basis. Und deswegen werde ich dann auch als Sunnitin bezeichnet. Sunna, das heißt übersetzt so viel wie gewohnte Handlung oder Brauch. Im Islam meint der Begriff Sunna die Sammlung aller Erzählungen über die Handlungsweisen und Aussprüche des Propheten Mohammed und seiner bedeutendsten Anhänger. In der islamischen Glaubenslehre ist die Sunna nach dem Koran die zweite Quelle religiöser Normen. Für die Sunnitin Dania heißt das, dass ich nach dem Vorbild, dem Propheten Mohammed, lebe. Das heißt, ich weiß dann auch, wie ich mein Gebet ausführe, wie ich die Gebetswaschung mache, wie ich faste, wie ich dann die Dinge, die im Koran stehen, ausführe. Das weiß ich dann durch die Sunna. Weil es wirklich bis ins Detail geht, weiß der Muslim, wie er sich zu orientieren hat. Wie im Judentum, im Christentum oder im Buddhismus gibt es auch im Islam verschiedene Glaubensrichtungen. Neben der großen Mehrheit der Sunniten bilden die Schiiten die zweitgrößte islamische Strömung. Weitere muslimische Minderheiten sind etwa die Aleviten, die Sufis oder die Ahmadiyya. Das Sunnitentum ist heute nahezu auf der ganzen Welt verbreitet. Sunniten leben in Deutschland genauso wie in Äthiopien oder Indien. In Ländern wie Saudi-Arabien, Indonesien, Marokko oder in der Türkei sind die Sunniten mit Abstand die größte religiöse Gruppe überhaupt. So wie beispielsweise der Katholizismus in Deutschland anders geprägt ist als etwa in Mexiko, ist auch das Sunnitentum vielfältig und regional unterschiedlich. Die Interpretationen von Koran und Sunna variieren von extrem konservativ bis progressiv. Die Gläubigen orientieren sich an unterschiedlichen sunnitischen Rechtsschulen. Dennoch sehen sich Sunnitinnen und Sunniten weltweit als Einheit, als Frauen und Männer der Tradition. Schon in seinen Ursprüngen verstand sich das Sunnitentum als Gemeinschaft der wahren Muslime. Die Schiiten waren in den Augen der Sunniten Abspalter, die vom rechten Weg abgekommen waren und umgekehrt. In Teilen der muslimischen Welt bekämpfen sich Sunniten und Schiiten bis heute. Das ist nur zu verstehen, wenn man in die Entstehungszeit der beiden großen islamischen Konfessionen zurückgeht, in die Zeit um 800 nach Christus zu Beginn der Ära des klassischen Islam, ca. 150 Jahre nach dem Tod Mohammeds. Die Leute um 800 hatten den Koran, da stand aber gar nicht so viel drin. Und dann hatten sie eben noch die ganz vielen Erzählungen über den Mohammed, was der Mohammed alles gemacht hat. Sagt Andreas Kaploni, Professor für Arabistik und Islamwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und als die Leute, die Muslime sich damals fragten, wie gehen wir unter bestimmten Situationen mit dem und dem Problem um, sagten die Gelehrten, wir gehen auf diese Erzählung zurück. Diese Berichte, in denen die Sunna überliefert ist, also die Aussprüche, Anordnungen und Handlungen des Propheten und seiner engen Gefährten, diese Berichte heißen Hadithe. Als sich das Sunnitentum um 800 herausbildete, waren tausende solcher Erzählungen über die Prophetentradition und die Frühzeit des Islam im Umlauf. Viele von ihnen waren verfälscht oder ganz erfunden, da Herrschende wie Oppositionelle im damaligen Kalifenreich ihren Interessen und Ansichten gerne durch angebliche Aussprüche des Propheten Mohammed Autorität verliehen. Dass Hadithe verfälscht wurden, war den Zeitgenossen durchaus bewusst. Deshalb machten sich die Gelehrten, die zwischen den islamischen Zentren Mekka und Medina, Basra und Kufa, Bagdad und Bukhara herumreisten, daran, die Spreu vom Weizen zu trennen. 95% haben sie weggeschmissen, 5% haben sie behalten. Und ob sie jetzt genau die 5% behalten haben, die historisch richtig sind, also ich habe die größte Hochachtung vor denen. Damals haben sie es richtig gemacht, in ihrer Zeit. Aber ob der Historiker jetzt 1200 Jahre später das genauso gemacht hat, das wissen wir nicht. Wir wissen es einfach nicht. Ja? Wir müssen auch unterscheiden zwischen den schönen Geschichten über die Anfänge des Islam und dem, was man sicher weiß. Und einfach die ersten 150 Jahre, die sind so schwierig, weil diese muslimische Bewegung eine Bewegung war mit vielem, was mündlich war und so vielen Geschichten, dass gar nicht alles wahr sein kann, was man damals gesagt hat. Haben ja auch die Gelehrten um 800 gesagt, deswegen haben sie 95% weggeschmissen. Ein knappes Dutzend Sammlungen von Hadithen sind aus dieser Zeit zwischen 750 und 850 erhalten. Sechs dieser Sammlungen gelten den Sunniten bis heute als kanonische sechs Bücher, die die Überlieferung der Sunna enthalten, das Erbe der islamischen Urgemeinde. Für Sunnitinnen und Sunniten setzen diese Hadithensammlungen, neben dem Koran, verbindliche Maßstäbe für die Umsetzung ihrer Religion im Alltag. Hadithe regeln zum Beispiel Kleidungsvorschriften, hygienisches Verhalten oder auch die Erbteilung. Das um 800 stärker werdende Bedürfnis vieler Islamgelehrter, verbindliche Hadithensammlungen anzulegen, zeugt von intensiven theologischen Debatten. Wie hat sich ein Muslim in bestimmten Situationen zu verhalten? Wie ist der Islam ins Alltagsleben zu integrieren? Fragen, die eine andere Gruppe Gelehrter und Gläubiger, aus der sich später das Schiitentum entwickelte, ganz anders beantwortete. Es gab eben auch Leute, die gesagt haben, nein, das Wichtige ist die Abstammung. Es gibt die Nachkommen von Mohammed Ali und Hassan und Hussein, die ganze Linie runter. Und die haben einen besonderen Draht zu Gott. Eigentlich ist es wichtig, was die gesagt haben. Jetzt haben natürlich die Schiiten, das sind nämlich die, die sich an den Nachkommen von dem Mohammed orientiert haben, die Methode der Sunniten auch übernommen. Die haben also auch eine Sunna, die haben auch die Erzählungen angeschaut, aber die hatten ein bisschen andere Erzählungen, besonders auch Erzählungen, die auf die Familie von Mohammed selber zurückging. Also eigentlich von der Methode her haben beide Sunna, aber die Schiiten sagen eben zusätzlich noch, die Familie von Mohammed ist besonders wichtig, auf die gehen wir zurück, die spielt eine ganz besondere Rolle. Bei den Differenzen zwischen Schiiten und Sunniten ging es im Kern um die Frage nach der richtigen Überlieferung des Islam. Was ist die echte Prophetentradition? Eng damit verbunden war für die Gelehrten um 800 auch die Frage nach der Rechtmäßigkeit der ersten Kalifen, also der ersten Nachfolger des Propheten Mohammed. Andreas Kaploni. Kalif ist ein ganz großer Begriff, so ein richtiger Strahlebegriff aus der Frühzeit des Islam, der aber nachher von ganz vielen Leuten verwendet worden ist. Nach dem Tod von Mohammed 632 hatte Mohammed keinen Nachfolger, auch keinen Stellvertreter bezeichnet. Und die wichtigen Leute in der frühen islamischen Gemeinschaft mussten sich überlegen, wer denn die Geschäfte weiterführt. Nach dem Tod des Propheten war das 632 zunächst sein Schwiegervater, Abu Bakr, der auch einer der ersten Anhänger Mohammeds war. Auf ihn folgte 634 Umar, 644 Uthman und 656 schließlich Ali, Cousin und Schwiegersohn Mohammeds. Diese ersten Leiter der islamischen Gemeinde, der Umma, werden von den Sunniten als die vier rechtgeleiteten Kalifen verehrt. Die Schiiten erkennen nur den vierten Kalifen Ali als rechtmäßigen Nachfolger Mohammeds an, aufgrund seiner Blutsverwandtschaft mit Mohammed. Kalife heißt Stellvertreter, Khalifa, bezeichnet den Leiter der islamischen Weltgemeinschaft, ist das gleiche wie Imam. Imam bedeutet Vorbeter und bedeutet das gleiche wie Emir el-Mu'minin, der Fürst der Gläubigen. Das ist sozusagen die militärische Bedeutung. Die Begriffe sind durch die Zeiten leicht verschieden verwendet worden, bezeichnen aber alle drei den Leiter der islamischen Gemeinde. Der Kalif leitet die muslimische Gemeinde religiös, politisch und militärisch. Unter der Dynastie der Umayyaden entwickelt sich das Kalifat von Damaskus aus zu einem muslimisch-arabischen Weltreich, das von der Iberischen Halbinsel bis ins heutige Pakistan und nach Zentralasien reicht. Das Kalifenamt wird erblich. Auf der anderen Seite entsteht um die von der Macht verdrängte Familie des Propheten die religiös-politische Oppositionspartei der Schiiten. Im 8. Jahrhundert übernimmt die Dynastie der Abbasiden die Regierung des Kalifats. Doch die Umma ist mit ihrer zunehmenden Expansion unübersichtlich geworden. Ungefähr unter den Abbasiden haben wir plötzlich so ein Nebeneinander von der religiösen Elite, da gehört eben Khalifa hin, und einer militärischen Elite. Das sind die Leute, die eigentlich die Macht in der Hand haben. Das sind zuerst Perser und dann auch Türken. Das ist typisch für die islamische Welt. Bis heute diese Doppelelite. Politik, auch Religion einerseits, und Militär, die Leute, die wirklich sich durchsetzen können, die auch ein bisschen machen, was sie wollen, andererseits. Der Kalif wird unter den Abbasiden zu einer überhöhten Symbolfigur, mit einer ähnlichen Funktion, wie sie der Kaiser seit dem Mittelalter für das Heilige Römische Reich deutscher Nation hatte. Eine Figur, die die Gemeinschaft zusammenhält, obwohl in unterschiedlichen Herrschaftsgebieten unterschiedliche islamische Machthaber die politischen Geschäfte führen. Auch religiös gab weniger der Kalif als die verschiedenen Gelehrten der städtischen Eliten den Ton an. In diesem historischen Kontext versuchten die sunnitischen Theologen etwa durch ihre systematischen Hadith-Sammlungen oder die Ausformulierung des islamischen Rechts die politisch-religiöse Einheit zu wahren. Das sunnitische Kalifenreich unter den Abbasiden zerbricht endgültig 1258, als die Mongolen Bagdad erobern und den Kalifen Al-Mustasim töten. Und das ist ein riesiger Schock. Der riesige Schock ist besonders für die Sunniten, dass es keinen Kalifen mehr gibt. Die Gemeinschaft wird nicht mehr zusammengehalten. Denn die Mongolen, die ja aus Zentralasien kommen, das sind keine Muslime. Also Nicht-Muslime haben Muslime besiegt und den Kalifen in einen Teppich eingerollt und erstickt. Der abbasidische Kalif, Sinnbild der Einheit der sunnitischen Welt, war von den Mongolen getötet worden. Wo vorher das islamische Recht, die Scharia, maßgeblich war, galt nun die Yasa, das mongolische Recht. Auch dann noch, als die mongolischen Herrscher zum Islam übergetreten waren. Für die sunnitischen Rechtsgelehrten und Theologen stellte sich nun die Frage, wo passen wir uns an und wo nicht? Ähnlich folgenreich auf die Entwicklung des sunnitischen Islam wie die Mongolenstürme Mitte des 13. Jahrhunderts war im 19. Jahrhundert die Eroberung weiter Teile der arabisch-islamischen Welt durch die europäischen Kolonialmächte. Heute setzt sich die arabische Welt aus vielen unabhängigen Nationalstaaten zusammen, die es vor der europäischen Kolonisierung so nicht gegeben hat. Andreas Caploni. Die Europäer haben den starken Staat gebracht. Und der starke Staat bedeutet heute, dass die sunnitischen Gelehrten nicht mehr frei sind, sondern das sagen, was der ägyptische Staat sagt oder der türkische Staat sagt oder der tunesische Staat sagt. Das heißt, wir haben einen ganz wichtigen neuen Player. Der neue Player heißt Staatsinteressen. Reaktionen auf diese Ereignisse im 13. und im 19. Jahrhundert war das Erstarken fundamentalistischer sunnitischer Gruppen. Sie setzten sich mit besonderem Feuereifer für die Reinigung des Islams von Traditionen ein, die sie als unislamisch wahrnahmen. Gegebenenfalls seien die islamischen Normen mit Gewalt durchzusetzen. Der mittelalterliche Theologe Ibn Taymiyyah ist einer dieser radikalen Denker, auf den sich heute noch die fundamentalistischen Salafisten berufen. Die angeblich reine Lehre, die sie predigen, fußt auch auf einer radikalen Abgrenzung zu den Schiiten und anderen islamischen Konfessionen. Ich konzentriere mich nicht auf die Unterschiede, sondern ich finde es wichtig, dass man erst versucht, Brücken zu bauen. Für die 28-jährige Sunnitin Dania heißt Muslima zu sein, nicht nur in die Moschee zu gehen oder sich an die Gebets- und Speisevorschriften zu halten. Sie findet es daneben wichtig, sich mit Gläubigen anderer Religionen und muslimischer Konfessionen auszutauschen. So kommt man auf jeden Fall weiter, als ständig sich nur auf die Unterschiede zu konzentrieren und dann eigentlich sich nicht mehr aufs Wesentliche fokussiert, sondern zu sehr ins Detail geht und so vielleicht auch komplett eine andere Richtung dann einschlägt. Also ich kann von meinem eigenen Kreis her sprechen. Das war eigentlich nie wirklich die Frage. Wenn man einen Muslim trifft, dann fragt man nicht wirklich, welche Konfession man angehört. Es entwickelt sich natürlich aus dem Gespräch heraus. Man erzählt dann schon davon, aber so, dass man sich wirklich darauf konzentriert, ob jemand Katholik ist oder Protestant oder jetzt im Islam zum Beispiel Sunni oder Schiit, das ist jetzt nicht wirklich wichtig. Das ist nicht überall so. Heute stehen sich in Syrien Sunniten und Schiiten in einem blutigen Bürgerkrieg gegenüber. Der schiitisch geprägte Iran und das sunnitische Saudi-Arabien betrachten sich als Erzfeinde. Im Irak berufen sich die Terroristen des sogenannten Islamischen Staats auf das frühe Sunnitentum, indem sie im Juni 2014 in Bagdad ein Kalifat ausriefen. Die Terroristen versuchen so, sich als Vertreter des wahren Islam zu legitimieren und die weltweite Führung aller Muslime zu beanspruchen. Andersgläubige, aber auch Sunniten, die sich der IS-Ideologie nicht anschließen, hat die Terrorgruppe zu ihren Feinden erklärt. Hinter dem vordergründig religiösen Konflikt verbergen sich handfeste Machtinteressen, erklärt Andreas Caploni. Mit seinen Weltherrschaftsfantasien wolle der Islamische Staat ein ganz bestimmtes Publikum ansprechen. Arabische Sunniten im Irak, die durch den Sturz von Ex-Diktator Saddam Hussein an Macht und Einfluss verloren haben, etwa die ehemaligen Anhänger seiner Baath-Partei. Viele Sunniten im Irak sehen die Regierung in Bagdad als schiitisch beherrscht an und fürchten um die eigenen sozialen Aufstiegsmöglichkeiten. Die Leute des Islamischen Staates wenden sich besonders an dieses sunnitisch-irakisch-arabischsprachige Publikum, weil sie wahrscheinlich mit der Baath-Partei zusammenhängen. Das heißt, die Leute der Baath-Partei, die entmachtet worden sind von den Amerikanern und deren Nachkommen, im Kern also Sunniten aus Tikrit, die sind plötzlich weg von der Macht. Und bei denen muss es also Leute geben haben, die jetzt das entweder ganz clever ausgedacht haben oder einfach in eine Position gekommen sind, wo sie sich gesagt haben, wir spielen jetzt die islamische Karte. Wir sind die, die den Islam besonders ernst nehmen. Wir machen das, was es in der Frühzeit des Islam gab. Wir sind besonders konsequent. Wir sind auch extrem. Wir nehmen keine Rücksicht. Wir sind im Notfall auch brutal. Das ist eine bestimmte Art, sich zu positionieren in einem Nebeneinander von mehreren Splittergruppen. Deshalb darf man allerdings nicht davon ausgehen, dass die Sunniten im Irak und Nordsyrien insgesamt mit dem IS sympathisieren. Im Gegenteil. Vielfach sind sie die Leidtragenden des islamistischen Terrors. Von diesem distanziert sich die große Mehrheit der sunnitischen Theologen und Gläubigen heute ebenso wie von der Idee eines neuen Kalifats. Das letzte, auch politisch einflussreiche Kalifat in der heutigen Türkei wurde übrigens 1924 abgeschafft, nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches in der Folge des Ersten Weltkriegs durch den türkischen Präsidenten Kemal Atatürk. Aufgrund der politischen Lage im Nahen Osten wird in den Medien häufig ein einseitiges Islambild vermittelt, das die Religion der Muslime vor allem mit Gewalt verknüpft. Gerne wird übersehen, dass der Islam oder besser die einzelnen islamischen Konfessionen in sich äußerst vielfältig sind. So bestehen etwa allein im Sunnitentum unterschiedliche Traditionen nebeneinander und streiten quasi ständig um die Neuerfindung des Islam. Der Islamwissenschaftler Andreas Caploni. Was heißt jetzt genau Islam? Was ist der Kern von Islam ist es die Anbetung Gottes, der also ganz transzendent ist, wo es eben keine direkte Vermittlung gibt, keine Heiligen und sowas, ja. Oder ist es dieses Set von Regeln, wie man leben sollte, also diese Sunna? Oder ist es vielleicht noch was anderes? Ist bei diesem modernen Leben vielleicht auch ein bisschen sowas wie Sozialismus dabei, also gerechtes Leben, dass die verschiedenen Teile der Gesellschaft miteinander zusammenleben können, auch die Armen nicht übervorteilt werden? Sollte das nicht auch dazugehören zu einem modernen Islam? Und eben diese verschiedenen Auslegungen, die kämpfen miteinander. Es ist ungeheuer, was alles diskutiert wird. Sehr kreativ, manches geht zurück, aber auch vieles geht vorwärts. Ja? Und wir sehen das nicht manchmal, weil wir so Angst haben vor vielem. Aber es gibt viele sehr interessante Ansätze. Ein Beispiel. Beim Thema Beschneidung von Mädchen und Frauen haben sehr viele sunnitische Gelehrte vor etwa 10 Jahren ihre Haltung um 180 Grad geändert. Heute sind sie gegen die Genitalverstümmelung. Oder beim Umgang mit harten Drogen ist der schiitische Iran massiv liberaler geworden. Und in beiden Fällen wurde die Kehrtwende religiös begründet. Dennoch, die 28-jährige Sunnitin Dania ist immer wieder mit Vorurteilen gegenüber ihrer Religion konfrontiert. Sie muss sich rechtfertigen für ihren Glauben, etwa weil im Namen des Islam in Saudi-Arabien Frauen unterdrückt werden und der sogenannte Islamische Staat terroristische Attentate verübt. Ich kriege immer wieder irgendwelche Fragen zu hören, die teilweise auch lustig sind, weil ich mich gar nicht damit befasst habe oder es kommt mir gar nicht in den Sinn. Aber es ist wichtig, da auch ein bisschen geduldig zu bleiben, weil ich denke, viele Leute fragen aus Interesse und oder weil sie es nicht wissen. Und da sollte man dann nicht wirklich emotional werden und der fragenden Person auch eine Chance geben, zuzuhören. Immer da, wo im Namen der Sunniten Menschenrechte verletzt würden, gehe es nicht um Religion, meint Dania, sondern um Macht, um nationale oder geopolitische Interessen im Hintergrund. In Deutschland, sagt sie, erlebe sie dagegen einen ganz anderen Islam. Konfessionelle Unterschiede spielten hierzulande kaum eine Rolle. Und nach einem Kalifat sehne sie sich auch nicht zurück. Ich kenne die unterschiedlichsten Personen, wo man sich denkt, okay, ich wusste gar nicht, dass der Islam auch dort praktiziert wird. Zum Beispiel habe ich eine Freundin aus Trinidad und Tobago. Und es ist eine wunderschöne Erfahrung, auch unterschiedliche Personen dadurch kennenzulernen und zu wissen, es vereint sich eigentlich nur die Religion und nicht die Nationalität. Das war ein weiterer Radio-Wissen-Podcast aus der Reihe Religionen der Welt. Antje Dechert beschäftigte sich mit dem Sunnitentum. Es sprachen Hemma Michel und Christian Baumann. Ton und Technik Christiane Schmiedbauer. Regie führte Frank Halbach. Redaktion Bernhard Kastner.